Das Netzwerk Europäischer Eisenbahn, NEE, liefert die Zahlen, die die brutale Schrumpfkur bei der Bahn greifbar werden lassen. Die Deutsche Bahn hat seit der Bahnreform Mitte der 1990er Jahre bis 2018 immerhin 5.400 Kilometer und damit 16% ihrer Schienen stillgelegt, sodass ihr Schienennetz nur noch gut 33.000 Kilometer umfasst. Jeder verlorene Kilometer Schiene hängt Menschen und Unternehmen von der Bahn ab oder fehlt als Ausweichstrecke, wenn eine Hauptstrecke blockiert ist. Von 2018 bis 2021 seien nur 67 Kilometer Schiene neu in Betrieb genommen worden, bilanziert das NEE 2021. Zum Vergleich: Der Zubau von Straßen beträgt deutschlandweit jährlich rund 10.000 Kilometer. Beliebt ist bei der Bahn viele Jahre lang nur noch, was Gewinn abwerfen kann. Strecken, auf denen viele Menschen reisen wollen, Umsteigebahnhöfe, die zu Shoppingzentren ausgebaut werden und ICE-Verbindungen, die zum sexy Reiseerlebnis mit Bedienung am Platz hochgejatzt werden. Durch die Privatisierung dürfen auf dem Schienennetz, das bisher der staatlichen Bahn vorbehalten ist, jetzt auch private Eisenbahnunternehmen ihre Züge fahren lassen. Außerdem ist nicht mehr der Bund für den Personennahverkehr zuständig, der ist nun Sache der Länder. Vom Bund bekommen sie viele Milliarden an sogenannten Regionalisierungsmitteln pro Jahr, damit sie den Nahverkehr auf der Schiene bestellen und bezahlen können. Der Börsengang wird abgesagt, doch die Bahn bleibt ausgezehrt. Im Herbst 2004 kündigt Hartmut Medon an, die Bahn werde 2006 fit sein für den Börsengang. Wenige Wochen später muss er allerdings zurückrudern. In Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und unter VerkehrspolitikerInnen regt sich wachsender Widerstand. Das Parlament fordert vom Bundesverkehrsminister ein Gutachten zu möglichen Privatisierungsvarianten. Ergebnis: Wenn die Bahn ihr Netz, also die Schienen und Bahnhöfe, gemeinsam mit dem Rest des Unternehmens veräußern will, kann sie frühestens 2007 an die Börse. Müsste die zentrale Sparte Netz jedoch erst aus dem verkäuflichen Volumen herausgelöst werden, weil Politik und Öffentlichkeit ein so wichtiges Herzstück staatlicher Infrastruktur nicht verkaufen wollen, würde das den Börsengang 3 bis 5 Jahre nach hinten schieben. Die Koalitionspartner, damals Union und SPD, kämpfen hart um die Einzelheiten. Die Hauptfrage dabei lautet: Wie viel Einfluss hat der Bund nach der Privatisierung noch auf die Bahn? Im November 2006 einigt man sich auf eine Teilprivatisierung. Im Mai 2008 dann stimmt der Bundestag zu. 24,9% der Personen- und Güterverkehrssparte sollen an private Investoren verkauft werden. Am 26. September 2008 verkündet die Bahn, dass Aktien der DB Mobility Logistics in genau einem Monat erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden sollen. Zum Entsetzen nicht nur der Bahnmanager, crasht jedoch wenige Tage später die deutsche Börse. Groß- und KleinanlegerInnen verlieren viel Geld. Die Welt steckt in einer globalen Finanzkrise. Am 9. Oktober 2008, keine 3 Wochen vor dem angekündigten ersten Handelstag der neuen Bahnaktien, zieht die Bundesregierung die Notbremse und stoppt den Börsengang der Bahn. Wir werden das Vermögen des Bundes nicht zur Unzeit an den Kapitalmarkt bringen, sagt der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Der Börsengang ist damit erstmal vom Tisch, aber der Schaden bleibt. Bahnhöfe sind stillgelegt, Strecken ausgedünnt, Weichen verschrottet. Der brutale Sparkurs für die Börsenfitness war so radikal, dass die Bahn im Jahr 2005 zum ersten Mal seit der Reform einen Gewinn erwirtschaften konnte, wenn auch vor allem im Regionalverkehr und durch das Öffnen der Netze für private Anbieter. Die Konkurrenz belebt das Geschäft und führte an manchen Orten zu neuen, zuverlässigen und komfortablen Verbindungen. Aber leider nur da, wo es sich wirtschaftlich besonders lohnt, in Ballungsgebieten mit vielen Fahrgästen. Die privaten Investoren pickten sich verständlicherweise die Sahnestücke heraus, wo sie mit überschaubarem Aufwand viele Menschen transportieren und so großen Gewinn machen konnten. In vielen Teilen des Landes hingegen wurde die Versorgung im Gegenzug schlechter. Das war kurzsichtig und rächt sich heute. Denn genau diese Strecken, Weichen, Bahnhöfe und Züge, die damals wegrationalisiert wurden, fehlen heute.